Nach der angekündigten Freigabe der Straße von Hormuz durch den Iran hat US-Präsident Trump bekräftigt, zeitnah ein Abkommen mit Teheran abzuschließen. Die Verhandlungen liefen weiter gut, sagte Trump bei einem Auftritt in Phoenix. Details nannte er nicht. Nach iranischen Angaben soll am Montag eine neue Gesprächsrunde in Pakistan stattfinden. Ein erstes Treffen am vergangenen Wochenende hatte kein Ergebnis gebracht. Der iranische Außenminister Araghchi hatte bekannt gegeben, dass die Straße von Hormuz als Reaktion auf die Waffenruhe im Libanon freigegeben werde. Internetportale zeigen derzeit noch wenig Bewegung von Frachtschiffen in der Region. Bundeskanzler Merz forderte, die Öffnung müsse zuverlässig und dauerhaft sein. Er bekräftigte die Bereitschaft Deutschlands, sich bei einem dauerhaften Kriegsende an der Minenräumung und Seeaufklärung zur Sicherheit in der Straße von Hormuz zu beteiligen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat das Nachbarland Belarus vor einer Kriegsbeteiligung an der Seite Russlands gewarnt. Er gehe davon aus, dass Moskau erneut versuche, seinen Verbündeten in den Krieg hineinzuziehen, schrieb Selenskyj im Online-Dienst Telegram. Die Führung in Minsk müsse wissen, dass dies ein Fehler wäre, der Folgen habe, drohte Selenskyj. Die Ukraine sei dazu bereit, ihr Hoheitsgebiet und ihre Unabhängigkeit gegen jeden Angreifer zu verteidigen. Belarus habe Geheimdienstinformationen zufolge im Grenzgebiet zur Ukraine mit dem Ausbau von Straßen und der Errichtung von Artilleriestellungen begonnen, erklärte Selenskyj unter Berufung auf den ukrainischen Oberbefehlshaber. Am Beginn des Krieges im Februar 2022 war die russische Armee auch von belarussischem Territorium aus in die Ukraine einmarschiert. Nach den Streiks in der vergangenen Woche will die Lufthansa den Flugbetrieb ab heute wieder normalisieren. Es könne aber noch zu vereinzelten Flugstreichungen und Verspätungen kommen, erklärte eine Sprecherin. Gestern waren allein am Drehkreuz Frankfurt die Hälfte der rund 1300 geplanten Flüge annulliert worden, wie der Betreiber Fraport berichtet. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit teilte mit, kurzfristig seien keine weiteren Streiks geplant. Man wolle ab Montag Gespräche für eine mögliche Schlichtung führen. Gemeinsam mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO hatten die Piloten die Lufthansa, Lufthansa Cargo und die Cityline in dieser Woche für 5 Tage bestreikt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband unterstützt die geplante Gesundheitsreform von Ministerin Wargen, warnt aber vor einer voreiligen Umsetzung. So richtig es sei, Tempo zu machen, so gefährlich wäre ein Schnellschuss, sagte Verbandsvorständin Popp der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bei so einem Großprojekt brauche es eine vernünftige Expertenanhörung und Diskussion. Bundesgesundheitsministerin Wargen will bis Ende April einen Gesetzentwurf vorlegen, um einen Beschluss bis zum Sommer zu ermöglichen. Die Pläne sehen vor, dass ab dem kommenden Jahr etwa 20 Milliarden Euro eingespart werden. Inhaltlich stellt sich der Verbraucherzentrale Bundesverband hinter einen Großteil der Vorschläge. Vor allem sei sinnvoll, die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern abzuschaffen. Kritisch sieht Vorständin Popp allerdings, dass die Pläne derzeit keine Übernahme der Versicherungskosten von Bürgergeldbeziehern durch den Bund vorsieht. Bahnchefin Padda hält eine Rückkehr des 9-Euro-Tickets für ausgeschlossen. Das Ticket sei in keiner Weise finanzierbar, sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Selbst beim aktuellen Monatspreis von 63 Euro für das bundesweite Nahverkehrsticket seien noch Milliardenunterstützungen vom Bund und von den Ländern nötig. Das 9-Euro-Ticket galt im Sommer 2022 für 3 Monate. Es war als Entlastung für Pendler gedacht. Eine Wiederauflage dieser befristeten Maßnahme wird derzeit unter anderem von den Grünen verlangt. Bahnchefin Padda verwies außerdem auf die fortlaufenden Modernisierungen. Das Programm für die Renovierung von Bahnhöfen etwa sei von 500 auf 710 Stationen ausgeweitet worden. Die Bahn werde dafür bis 2030 insgesamt rund 20 Milliarden Euro investieren. Das Wetter. In der Nacht teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar, nur im Norden gebietsweise kurze Schauer, örtlich Nebel, Tiefstemperaturen 10 bis 0 Grad. Am Tag zunächst heiter bis wolkig, später von Nordwesten aufziehende Bewölkung mit Regen, 16 bis 24 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag oft stark bewölkt, mit Schauern und Gewittern, 10 bis 20 Grad. Das waren die Nachrichten.